Kundgabe 4793. Empfangen durch Bertha Dudder am 6.12.1949. Verfall irdischer Güter. Riesenschritte zum Ende. Mit Riesenschritten geht es dem Ende entgegen. Und wüsstet ihr, wie nahe es ist, so würdet ihr alle Zeit verwenden für eure Seelen, so ihr überhaupt an ein Leben der Seele nach dem Tode glaubt. Doch immer noch wendet ihr eure Augen der Welt zu, das heißt, alles Irdische bewegt noch zu sehr euren Sinn. Und ihr sorgt für euer leibliches Wohl, wo die Seele eure Sorge viel nötiger brauchte. Ihr glaubet noch nicht recht an das Ende. Und das ist es, was euer geistiges Streben schwächer werden lässt. Ihr zweifelt noch an der Wahrheit meines Wortes. Und darum seid ihr auch nicht recht tauglich zur Verbreitung meines Wortes, solange euch die Welt noch gefangen hält. Der Weltgüter aber sind nicht beständig. Diese Worte lasset euch durch den Sinn gehen, denn ihr werdet sehr bald die Bestätigung erfahren. Ihr werdet sehr bald irdische Güter verfallen sehen und erkennen, wie nichtig doch die Welt ist und so auch die Weltmenschen sich ihrer Habe erfreuen. Ihr aber, die ihr meine Diener sein wollet, löset euch im Herzen von allem, was der Welt angehört. Richtet immer öfter euren Blick nach oben und begehret geistige Güter, denn sie allein sind beständig. Und wer geistige Güter besitzet, der braucht keinen irdischen Verfall zu fürchten. Ihm kann sein Reichtum nicht genommen werden, wenngleich er irdisch alles verliert. Darum suchet den geistigen Reichtum zu vergrößern. Sorget euch nicht um irdische Bedürfnisse. Beginnet den Tag mit dem Gedanken an mich und beendet ihn auch so und haltet des Öfteren Zwiesprache mit mir, der ich euch geistigen Reichtum austeilen kann und auch euer irdisches Leben erhalte. Wie viele Sorgen machet ihr euch unnötig, die ich beheben kann und will, so ihr nur an meine Liebe glaubt. Ich werde euch den Beweis dessen geben, was ich euch ankündige, und dann werdet ihr der ungenützten Gelegenheiten gedenken, die ihr vorübergehen ließet, weil ihr schwachen Glaubens seid. Sorget nur für eure Seelen und machet euch dadurch zu meinen Schutzbefohlenen, deren leibliche Sorgen ich übernehme. Beachtet nicht die Welt, denn sie hält euch ab vom geistigen Streben. Sie nimmt euch die Kraft für geistige Arbeit. Sie zieht euch zurück, die ihr die Materie zum Teil schon überwunden habt. Lasset euch nicht von der Welt gefangen nehmen, denn sie hat bald aufgehört zu sein für die Menschen der Jetztzeit. Und was dann kommt, das bestimmet ihr selbst durch euren Willen. Richtet eure Sinne geistig, erhebet die Augen zu mir und bereitet euch vor auf ein großes Erleben, das so sicher kommen wird, wie ein Tag dem anderen folgt. Bald. Sehr bald kommt das Ende. Doch zuvor zeige ich mich noch denen, die glauben wollen, und ich spreche in ernster Sprache zu allen, auf dass sie sich besinnen und sich vorbereiten auf das Ende, das sehr bald folgen wird. Amen.